Dem Schaeffler-Anwalt wird ein Interessenskonflikt vorgeworfen. Ein Conti-Aktionär hatte erfolgreich vor dem Landgericht Hannover vorläufig Beschwerde gegen Körfers Einzug in das Kontrollgremium eingelegt. Laut Gesetz müsse der 51-Jährige als Chef des Aufsichtsrates allein die Interessen der Continental vertreten. Als Schaeffler-Vertrauter könne er dieses Amt nicht ausüben, so der Vorwurf. Eine endgültige Entscheidung des Gerichts wird in der nächsten Woche erwartet, wenn die amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates in Bezug auf den möglichen Interessenskonflikt angehört worden sind. Bis dahin bleibt Körfer draußen und der amtierende Conti-Aufsichtsratschef Hubertus von Grünberg, der auf Druck von Schaeffler gehen sollte, vermutlich im Amt. Doch nicht nur aus juristischen Gründen gibt es Vorbehalte gegen Körfer. Seit seiner Bestellung im Januar, heißt es aus Kreisen des Aufsichtsrates, habe sich die Lage dramatisch verändert. In den vergangenen Tagen war immer wieder darüber spekuliert worden, ob die Gläubigerbanken, bei denen Schaeffler Milliarden Schulden hat, die Kredite in Aktien und Anteile umwandeln und dabei bei Schaeffler faktisch das Sagen bekommen. Mit der Überlassung der Conti-Aktien im Wert von 2 Milliarden Euro an die Banken könnte Schaeffler sich finanziell ein wenig Luft verschaffen. Über Staatshilfen ist noch nicht entschieden. Vor diesem Hintergrund sei es nicht sinnvoll, dass die Schaefflers mit 4 Sitzen im Aufsichtsrat und Körfer als Gremiumsvorsitzenden eine sehr starke Rolle bei Conti übernehmen, heißt es. Ohnehin wäre es den meisten beim hannoverschen Automobilzulieferer am liebsten, Conti und Schaeffler würden auch weiterhin getrennte Wege gehen. Nach einer Umschuldung hat die Continental ihre Schulden im Griff. Außerdem erwirtschaftet das Reifengeschäft eine ansehnliche Rendite. Der Wälzlagerhersteller hingegen soll monatlich allein 70 Millionen Euro Kreditzinsen zahlen und benötigt nach eigenen Angaben 6 Milliarden Euro zusätzliches Eigenkapital. Schaeffler braucht Conti, heißt es in Hannover. Conti braucht Schaeffler nicht.